Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wechselzone-Podcasts. Die Nummer wissen wir wie immer nicht, da muss der Lukas in seinem Archiv nachschauen. Insofern die XXX-Folge spielt aber keine Rolle, jede Folge ist gleich gut. Heute eine besondere Situation, denn heute sind wir bloß zu zweit. Der Adrian ist da, hallo Adrian, servus. Ja, hallo Ludwig. Denn Lukas ist im wohlverdienten Urlaub und nimmt sich diese Woche mal raus oder diese Folge, deswegen sind wir heute zu zweit. Das heißt aber nicht, dass wir weniger oder keine Themen haben, ganz im Gegenteil, es gibt genug zu besprechen. Natürlich erstmal die Frage, wie es uns geht, ein paar News und dann würden wir uns heute gerne so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Wie haben wir uns vielleicht in unserer Zeit als Athleten verändert? Haben wir uns verändert? Was macht uns besonders aus? Wie definieren wir uns vielleicht auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die wir diesen Sport oder diese Sportarten jetzt schon betreiben? Also was hat sich da getan? Da würden wir heute gerne ein bisschen drüber sprechen. Aber wie gesagt, ganz am Anfang, bevor wir jetzt anfangen, erstmal, ja Adrian, wie geht's dir? Also ich sag mal gut, also ich kann wirklich nichts anderes behaupten, vor allem was so das Läuferische oder insgesamt so das Sportliche angeht, bin ich doch sehr zufrieden. Also Laufen wird tatsächlich immer besser, ich sag's mal so. Ich komme immer mehr rein. Klar, ich meine, wenn man jetzt, ne, ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass ich schon ziemlich nach halbem Jahr, dass man schon ziemlich raus ist. Ne. Es war auch hier und da so etwas holprig anfangs, aber tatsächlich habe ich jetzt so nach, ja gut und gerne, glaube ich, so 8 Wochen müssten es jetzt sein, habe ich doch ganz gut reingefunden. Das Laufen fühlt sich jetzt tatsächlich nach Laufen an. Ich brauche so langsam so den Umfang, ne, so immer weiter hoch und es macht tatsächlich Spaß, einfach zu sehen, wie sich so diese läuferische Form so immer weiter aufbaut. Also von daher, ja, da habe ich tatsächlich so am meisten Spaß daran, weißt du, einfach die Laufform aufzubauen. Und was dem Ganzen noch tatsächlich zugutekommt, ist tatsächlich so momentan das Wetter. Also es ist wirklich sehr cooles Herbstwetter. Mhm. Ich mag das sehr, so in diesen, heute leicht regnerisch bewölkt, aber finde ich irgendwie ganz cool zum Laufen. Ne? So mit 14 Grad ist das absolutes Laufwetter, von daher, ja, passt. Ja, ich bin eigentlich ein Sommerkind und ich liebe es eigentlich schon, bei relativ hohen Temperaturen zu laufen, wobei ich aber wirklich sagen muss, ich mag Regen überhaupt nicht. Was ich aber echt liebe, ist, und da kommt jetzt die Zeit auch wieder, ist dieser Nebel morgens im Herbst. Mhm. Also wenn es dann wirklich so gerade hell wird, fast noch ein bisschen dunkel ist und dann ist aber alles so vernebelt wie in so einem alten englischen Krimi, das finde ich total schön. Das ist eine total schöne Stimmung dann immer. Es ist kaum jemand draußen, man sieht so ein paar Lichtchen von den Straßenlaternen noch durchscheinen. Also das ist schon eine schöne Stimmung, das stimmt. Insofern ist der Herbst gar nicht so schlimm. Aber letztendlich, ja, der Sommer ist jetzt schon irgendwie schade, dass er vorbei ist, weil es ja auch ein sehr ereignisreicher Sommer war. Aber gut, aber ja, was, muss auch sein. Was mir so gerade einfällt, ist, dass du bist ja eher so der Morgenläufer. Ne? Ja. Du erlegst deine Läufe so als erstes am Tag. Ich bin tatsächlich so im Laufe der letzten Wochen zum Abendläufer geworden. Ne? Also auch aufgrund meiner Arbeitszeiten, ne, die sich auch verändert haben, kommt mir eigentlich nichts anderes, also bleibt mir nichts anderes übrig, auch tatsächlich abends zu laufen. Und ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Also was ich halt nicht kann, beziehungsweise da fühle ich mich total energielos, ist irgendwie so in dem Zeitraum 13 bis 17 Uhr zu laufen. Ne? Aber alles nach 18 Uhr fühlt sich wieder gut an. Ne? Vielleicht hat das irgendwo auch was mit einer inneren Uhr zu tun, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so eine individuelle Geschichte, aber tatsächlich kann ich jetzt diesen abendlichen Laufen auch sehr viel abgewinnen. Und auch da, weißt du, gibt es manchmal richtig coole Stimmung, so mit der untergehenden Sonne, die jetzt letzte Zeit auch sehr schöne Bilder produziert sozusagen. Also von daher, ja, ich bin tatsächlich jetzt so der Abendläufer. Ja, du hast ja fast schon die Brücke zu unserem Thema heute geschlagen, aber da ist es noch ein bisschen zu früh dafür, weil davor wollen wir da schon noch gerne ein bisschen was anderes besprechen. Ja, zum einen, vielleicht ganz kurz auch, die letzten Wochen bei mir waren ja auch durchaus ereignisreich. Mhm. Thema Wetter ist da durchaus zu nennen. Ich hatte ja vor, glaube ich, inzwischen schon 3 Wochen her, oder nee, 2 Wochen ist es her, meinen 6-Stunden-Lauf in München, der wirklich, also wettermäßig, so ziemlich das Heftigste war, was ich bisher gemacht habe, muss ich sagen, weil es da wirklich 6 Stunden, also eigentlich hat es ja schon den Abend davor angefangen mit Regen, Das war auch so schon angekündigt im Wetterbericht. Ich meine, was macht man, wenn man einen Wettbewerb am Wochenende hat? Dann schaut man spätestens ab Montagmittag stündlich auf die Wetter-Apps, die man so auf seinem Handy hat, und die beste sucht man sich dann raus, damit man einigermaßen optimistisch bleibt. Es ist aber wirklich immer schlimmer und immer schlechter geworden. Und dann am Samstag war das, Samstagmorgen hat sich dann auch wirklich bewahrheitet, das Wetter bleibt schlecht, es bleibt viel Regen, es bleibt kalt, es waren glaube ich 8 Grad oder sowas, Höchsttemperatur prognostiziert, und das ist der Sri Chimnoi Friedenslauf heißt der findet jedes Jahr in München statt, 6 Stunden Lauf auf einem 1,6 Kilometer ja, Trailrunde kann man sagen in München bei uns. Und am Vorabend des Laufs gab es dann nochmal eine Mail vom Veranstalter, und als ich den Betreff gesehen habe, oder den Absender eigentlich vielmehr, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, jetzt sagen die den ab, na ganz toll. Dann kam aber eben eine Mail mit dem Text, nee, wir starten, seid motiviert, wir stellen noch extra Zelte auf und wir haben Rettungsdecken vor Ort, damit es euch nicht kalt wird und so weiter. Also da muss man wirklich sagen, da hat sich schon angekündigt, dass die das offensichtlich wirklich im Griff haben. Ich finde so eine Einstellung ja immer echt gut, also solange die Gesundheit nicht in Gefahr ist, ist klar, aber hat man da jetzt nicht das Problem gehabt, dass da irgendwelche Stürme oder Gewitter angekündigt waren. Also das fand ich total super, dass sie gesagt haben, nee, wir machen das, wir ziehen das durch. Und dann war es dann tatsächlich am nächsten Morgen auch so, es waren dann schon so, ich weiß gar nicht, was wären es gewesen sein, 70, 80 Leute vielleicht, die dann auch tatsächlich am Start standen. Und das ist sehr witzig, oder was heißt witzig, eigentlich war es ein bisschen nervend. Das ist dann so, dass man sich seine Startnummer dann holt und dann sind wir uns tatsächlich, haben wir uns unter das Zelt gestellt und haben uns umgezogen und so weiter, die ganzen Läufer. Es war auch echt super gemacht, genug Platz für alle und so weiter. Es war auch einigermaßen erträglich. Und dann ist aber der Start von dem Lauf nochmal so ungefähr 600 Meter von der Startnummernausgabe weg. Da geht man dann erst so nach und nach hin. Und dann gibt's die schöne Tradition aber bei dem Lauf, dass man nicht, wie man das sonst von Veranstaltungen kennt, dass da laut Musik ist und alle werden nochmal aufgepeitscht und Warming-up-Programm und so weiter, sondern man stellt sich dann an den Start und geht nochmal kurz in sich und es wird so ein Sprüchlein aufgesagt und naja. Und normalerweise ist es schon immer ganz schön, weil es mal was anderes ist, aber man hat wirklich allen angemerkt, nee, komm, lass diesen Spruch jetzt weg und lass uns jetzt starten, wir sind genug in uns gekehrt, wir wollen jetzt einfach loslaufen, damit es mal irgendwann warm wird. Naja, und dann ging es eben los und ich will es jetzt auch gar nicht zu ausführlich erzählen. Es war für mich persönlich eine total schöne und auch irgendwie außergewöhnliche Erfahrung, weil die Trails teilweise wirklich komplett unter Wasser waren. Also da war, ja, knöcheltief ist vielleicht übertrieben, aber schon wirklich fußsohlentief das Wasser. Man ist da wirklich durchgelaufen. Es war sehr, sehr witzig. Und dazu kam dann noch, dass es für mich auch sehr erfolgreich war, weil ich den Lauf dann ja auch gewinnen konnte. Habt ihr vielleicht auch alle schon bei Instagram gesehen, deswegen will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, aber es hat mich dann schon gefreut natürlich, weil, und das ist vielleicht auch läuferisch für mich der größte Erfolg gewesen, ich es tatsächlich geschafft habe. Ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei bei dem Lauf. Letztes Jahr habe ich es nicht so gut geschafft, von Anfang an mich nicht mitreißen zu lassen, von Anfang an wirklich mein Tempo zu laufen, immer so zwischen 5er und 5,15er Pace. Und das wirklich durchgezogen habe und ich dann praktisch von, ja, sagen wir mal, von Stunde zu Stunde gesehen habe, wie ich dann im Leaderboard immer weiter nach oben komme und dann irgendwann Dritter war und ich dachte, wow, okay, läuft, ja. Und dann irgendwann tatsächlich Erster war und ich aber nicht wusste, wo der Zweite war, ob der jetzt, also es waren dann immer Runden angegeben auf diesem Leaderboard und wir hatten natürlich dann immer gleich viele Runden, weil es ja erst immer im Nachgang aktualisiert worden ist. Und irgendwann wusste ich gar nicht mehr, wie nah der noch dran ist. Und dann weiß ich noch, als wir dann die letzten 2-3 Minuten zu laufen hatten, habe ich gemerkt, dass hinter mir irgendwie Bewegung war und dann ein Läufer plötzlich angefangen hat, relativ schnell zu laufen. Und das hat mich dann dazu bewogen, nochmal so einen richtigen Zielsprint hinzulegen, der dann wirklich alles aus mir rausgeprügelt hat. Und dann hat sich aber herausgestellt, das war halt einfach jemand, der nochmal so die letzten Sekunden Gas geben wollte, okay, aber überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Also war das dann eigentlich ganz gut. Also das war eine sehr schöne Erfahrung, super erfolgreich für mich natürlich, ich bin sehr glücklich, ich habe 69,2 Kilometer geschafft, 5 Kilometer mehr als im letzten Jahr und mir ging es auch gut am Ende, also ich habe echt, habe mich gut gefühlt und so gut und damit beende ich dann aber auch meinen kleinen Report der letzten Wochen, dass ich dann eine Woche später beim König-Ludwig-Lauf in Oberammergau starten konnte. Wo ich für das Team Naturpark Ammergauer Alpen gestartet bin, mit ein paar anderen Leuten zusammen, alles sehr, sehr coole Leute. Auch ein wunderschöner Lauf, das erste Mal auf der Halbmarathon-Distanz, sonst ist es immer 5 oder 6 Kilometer und 10 Kilometer. Es gibt eine Winteredition, das ist dann Langlaufen, mhm, und es gibt das eine Sommeredition. Das ist auch, glaube genau. ich, ziemlich bekannt. Ne? Ja, das ist, glaube ich, der größte Tradition. In Deutschland. Ja, der größte in Deutschland. Und jetzt gibt es eben die Sommeredition mit einem 21er. Die haben jetzt erstmals die Genehmigung durch diesen Naturpark bekommen. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich bin gespannt, wie das läuft, eine Woche später dann sozusagen. Mir war klar, dass es kein All-Out-Rennen wird, aber ich habe es dann doch halt, wie es halt so ist, wenn man dann an der Startlinie steht, dann liegt man halt doch los. Und dann lief auch das total super und ich bin vierter Platz gesamt geworden, ich glaube 25 Sekunden hinterm Podium. Auf der einen Seite ärgerlich, auf der anderen Seite hat es mich aber total gefreut, dass es dann so gut lief bei wirklich strahlendem Sonnenschein. Die haben dann noch so einen riesen Anstich gemacht. Komplett andere Bedingungen, schöne Landschaft, die Alpen um einen herum. Es war schon fast im Zugspitzland, also mit Blick auf die Zugspitze fast. Ja, also auch das, eine Woche lag dazwischen, zwei komplett unterschiedliche Läufe und Wettbewerbe und beides Mal lief es gut. Also ich bin froh und hoffe, dass es eine gute Generalprobe für das Trail Dorado am 14. Oktober ist. Nee, am 12. Oktober, glaube ich, ja, genau. Aber das war jetzt mein kurzer Monolog. Insofern, ja, hat sich zu viel ereignet einfach die letzten paar Tage. Ja, klar. Es muss auch erzählt werden, ganz klar. Und als allererstes Glückwunsch zu beiden Rennen. Natürlich, ne, erster Platz. Sehr geil bei den Bedingungen, also wirklich, und dann auch noch 5 Kilometer mehr, also das ist schon wirklich aller Ehren wert, also wirklich richtig, richtig starke Leistung. Beim König-Ludwigs-Lauf, also schon den Namen nach, müsstest du den als Hauptlauf vornehmen, dass du das Ding wirklich auch mal rockst, ne? Absolut. Also genau. Das hat der Name verpflichtet natürlich dann. Eben, schon, genau. Und also tatsächlich würde ich da so ein bisschen hellhörig, weil wir haben uns schon mal privat kurz drüber unterhalten und wie gesagt, also so diese Langlauf-Edition, klar, die kennt man. Aber mir war nicht bekannt, dass es tatsächlich auch einen Lauf gibt. Aber okay, du sagst es, ne, es ist was Neues, ne? Aber soll ja, den Lauf gibt's schon, also den gibt die Kurzdistanzen gab's schon, genau. Sechser, glaube ich, war so ein Zehner. Und genau. Es ist halt immer das Problem, ist ja auch teilweise gut so, dass es da nicht so ohne weiteres die Genehmigung für eine größere, längere Veranstaltung gibt. Der Start ist immer im Kloster Ettal, also auch wunderschöne Umgebung. Und dann läuft man praktisch so an den Bergen, am Kofel entlang, unten rum. Läuft dann auf dem Sportplatz in Oberammergau ein als Ziel. Und ja, genau. Das Coole ist, wir waren da vor ein paar Jahren im Urlaub. Also alles, was du erzählst, also die Namen sind mir bekannt, ne? Ja. So hier als Hesse ist das jetzt zwar weit, aber tatsächlich doch irgendwie alles sehr bekannt. Und ich fand's auch die Gegend wunderschön. Also tatsächlich könnte ich mir vorstellen, sollte es den Lauf nächstes Jahr geben, hätte ich tatsächlich, wäre ich nicht abgeneigt. Also muss ich mal irgendwie im Auge behalten, weil also die Gegend schon wirklich sehr schön wunderbar. Absolut. Sehr cool. Ja. Ja, sehr gut. Also das waren dann sozusagen unsere persönlichen News. Wir haben noch eine News, die wir vielleicht schon mit erwähnen sollten, weil wir haben ja auch eine ganz kleine gewisse Chronistenpflicht hier und momentan gibt es einfach eine Neuigkeit, die in der Ultralaufszene, glaube ich, schon echt für Furore sorgt. Es gibt nämlich eine neue Fastest Known Time FKT auf dem Appalachian Trail. Kennen wahrscheinlich manche von euch, wenn nicht, das ist ein 3500 Kilometer Weitwanderweg im Osten der USA. Und relativ bekannt, Scott Jurek hat ein ganzes Buch, glaube ich, drüber geschrieben, dass er das mal geschafft hat. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie lange er gebraucht hat. Jedenfalls hat er nicht die beste Zeit, zumindest nicht die stehende, denn die hatte 2018 ein gewisser Belgier Karel Sabbe mit 41 Tagen und 7 Stunden aufgestellt. Und dieses FKT ist jetzt gebrochen worden. Und das Besondere und eigentlich auch das Schöne ist, es ist von Tara Dower passiert, nämlich einer Frau. Und das ist das, was jetzt momentan so ein bisschen die Runde macht. Die hat das Ganze in 40 Tagen und 18 Stunden und 5 Minuten geschafft. Damit um 13,5 Stunden schneller als der bisherige Rekordträger. Und das ist insofern bemerkenswert, natürlich, weil es schon eine absolute Wahnsinnsleistung ist. Aber wenn man sich das ganze Jahr mal anschaut, zum Thema Leistungsabstand von Männern und Frauen, muss man ja sehen, den Gesamtkontext sich anschauen. UTMB gab es einen neuen Streckenrekord von der Frau. Dann gab es die erste Barclay-Marathon-Finisherin overall. Also das heißt, es ist schon irgendwie für den Frauensport im Ultra-Trail ein bedeutendes Jahr und zeigt und bestätigt vielleicht auch die These. Da gibt es inzwischen auch Gegenthesen, aber trotz allem heißt es ja immer, gerade bei den langen Strecken ist der Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen ja nicht so stark und wird immer geringer. Und ich finde es deswegen ganz bedeutend und interessant, weil ja insgesamt die Leistungsdichte immer größer wird und die Professionalität auch der ganzen Ultraszene. Und insofern finde ich das total spannend, wohin da der Weg geht, ob wir irgendwann tatsächlich uns gar nicht mehr fragen, Mann oder Frau, sondern einfach Gewinner und Gewinnerin. Ja. Da gibt es dann vielleicht irgendwann keinen Unterschied mehr. Wahrscheinlich gibt es da schon eine biologische, weiß ich nicht, Grenze oder so. Aber trotz allem ist es super spannend und super erfreulich und zeigt halt, es ist schon irgendwie eine besondere Sportart. Ja. Ja, sehr cool. Also auch, also 40 Tage, also was, wie viel? 40 Tage, 18 Stunden und 5 Minuten. Okay, und der vorherige Rekord war 41,7. Okay, ja. Krass. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Absolut. Also wer sich das nochmal ganz genau anhören möchte, die Tara Dauer war zu Gast im Single Trail Podcast. Da gibt es ein Interview mit ihr, wo sie das alles nochmal beschreibt, auch wie sie mit ihrer Crew das Ganze organisiert hat. Auch da eine super coole Einstellung. Also ich finde es immer total total spannend, wie man dann eigentlich trotzdem auch so bescheiden ist. Sie hat es schon mal probiert und musste dann aber mental aussteigen. Da kommen wir wieder zu dem Thema DNF, mental oder körperlich. Haben wir letzte Folge ein bisschen drüber gesprochen, dass es sozusagen gleichbedeutend ist inzwischen ja. Da hat sie eine Panikattacke gehabt. Ich wusste das vorher nicht, wie das passiert ist, aber das hat sie dann auch eben auch beschrieben in dem Podcast. Also hört euch das an, super spannend. Tolle Frau, tolle Sportlerin, wirklich bemerkenswerte Einstellung, total unverkrampft und auch voller Selbstzweifel ein bisschen an manchen Stellen, was ich echt faszinierend finde bei so einer Leistung. Aber das zeigt halt einfach, dass dass man, wir haben ja letztens auch über Rennberichte gesprochen in der letzten Folge, dass es schon auch irgendwie spannend ist, was da die Menschen irgendwie auch für sich mitnehmen und dann aber auch anderen weitergeben können. Also da spricht sie auch davon, was ihre Vorbilder sind. Das will ich aber jetzt nicht spoilern. Das hört euch mal selber an, weil das wirklich sehr spannend ist. Eine Frage noch dazu. Kanntest du sie? Also ist ihr der Name irgendwie ein Begriff? Nee. Okay. Nee, ich kannte sie tatsächlich nicht. Sie ist aber keine Unbekannte. Also das liegt tatsächlich an mir. Sie ist den Hard Rock auch gelaufen dieses Jahr und Vierte geworden. Gesamtvierte? Auch gar nicht lange. Gesamtvierte? Nee, weiß ich nicht genau. Ich glaube Gesamtvierte Frau, aber also nicht Gesamtvierte, so rum. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass sie ihn gelaufen ist und der ja auch nur wenige Wochen vor dem Appalachian Trail war. Also auch das ist ja schon interessant. Genau, also das ist das Training gewesen, ja genau, wenn man so will. Ja, also sehr, sehr spannend, was da gerade alles passiert und mich wundert es nicht, dass der Sport immer bedeutender und berühmter wird. Aber Bezug nehmend auf die letzte Folge hast du ja noch was zu berichten. Wir haben nämlich Post bekommen, was ja, genau. Uns sehr freut. Genau, das hat uns tatsächlich sehr gefreut. Die Corinna hat uns geschrieben und tatsächlich auf die letzte Folge Stellung bezogen. Also sie fand es auf jeden Fall sehr cool und von uns auch sehr abwechslungsreich. Ich will jetzt gar nicht großartig auf die Mail eingehen. Einfach nur fand ich jetzt erwähnenswert oder fanden wir erwähnenswert nochmal das hier zu erwähnen. Wir waren schon sehr verschiedener Meinung, wir beide zu dem Buch, was tatsächlich irgendwo draußen auch tatsächlich irgendwie Zuspruch bekommen hat und aber ja, ich meine, So ist es, ne? Also ein Buch, zwei Meinungen. Klar. Ich meine, nimm noch mal drei andere Menschen, dann haben sie auch noch ganz andere Meinungen dazu. Aber das ist ja auch das Schöne daran, aber darüber haben wir schon mal in der letzten Folge gesprochen. Genau, ich wollte es auf jeden Fall noch mal erwähnt haben, dass Corinna sich gemeldet hat, dass ihr die Folge gefallen hat. Dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank an der Stelle. Damit würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Hauptthema über. Ganz genau, da haben wir ja schon angekündigt, wir möchten heute mal so ein bisschen drüber sprechen, was uns als, ja, ich sage jetzt mal Athleten ausmacht. Wir machen das ja doch schon ein paar Jährchen. Adrian, du hast, glaube ich, auch letztes Mal erzählt, wie lange du schon machst. Ich habe es leider vergessen, deswegen musst du das nochmal wiederholen. Ja. Aber was mich jetzt einfach grundsätzlich interessiert ist, wenn du dich jetzt mal vergleichst, oder sag doch mal, erklär doch nochmal, wie bist du denn eigentlich zum Sport gekommen und welche Ziele hattest du damals? Also war für dich klar, du machst es immer nur irgendwie, weil es dich interessiert und du das ausprobieren willst? Oder hattest du von Anfang an schon die Maßgabe, ich möchte irgendwann mal, keine Ahnung, nach Hawaii oder nach irgendwas in die Richtung? Ja, tatsächlich war das irgendwie so ein längerer Prozess. Ne? Also ich bin ja zum Laufen, bevor ich meinen allerersten Marathon gelaufen bin, dann bin ich immer wieder schon mal die Jahre davor gelaufen. Ich habe ja viele Mannschaftssportarten vom Laufen gemacht und da gehört das auch dazu, hin und wieder auch mal laufen. Und es hat ja den wenigsten irgendwie Spaß gemacht zu laufen. Ne? Also, aber ich fand es immer ganz cool und habe das irgendwie beibehalten. Und habe dann jemand kennengelernt, der sich auf den Köln-Marathon vorbereitet. Und das hat mich irgendwie so angefixt. Ne? Also tatsächlich habe ich mir gedacht, ach, so ein Marathon, das mal auszuprobieren, das wäre doch mal eine coole Geschichte. Und das war tatsächlich irgendwo auch so dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich fange das einfach mal so ein bisschen, ne, ernsthafter zu betreiben und mal gucken, vielleicht laufe ich auch mal einen Marathon. Es hat im Endeffekt irgendwie gute 2 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich dann den Marathon gelaufen bin. Aber irgendwie war das so mein Einstieg, ne? Also tatsächlich auch wie bei vielen anderen Menschen war die Motivation der Marathon, ne? Den Marathon zu finishen. Mhm. Das war das allererste. Triathlon kam erst später. Triathlon kam zu mir tatsächlich so aus Verletzungsgründen. Ich hatte einige Verletzungen beim Laufen und bin dann aufs Laufen und Schwimmen ausgewichen. Und irgendwann denke ich mir, okay, vielleicht kann ich mal eine Sprintdistanz machen, daraus wird dann irgendwie Mitteldistanz, ne? Daraus wird dann irgendwie so, so der Gedanke, ach, du könntest auch mal einen Ironman machen. Mhm. Aber tatsächlich hat das alles mit dem Laufen angefangen und da, wie gesagt, die größte Motivation war halt der Marathon. Das, was sich bei mir halt in den letzten Jahren verändert hat und tatsächlich so der ausschlaggebendste Punkt war, der Lockdown, ne, während der Corona-Pandemie, war die Tatsache, dass ich einfach die Wettkämpfe nicht brauche, dass ich habe sehr viel aus dem Umfeld mitbekommen, ich habe zu der Zeit auch einige Athleten trainiert und viel mitbekommen, wo wirklich die Athleten ein sehr großes Problem damit hatten, dass wir keine Wettkämpfe mehr hatten. Ne, dass das alles abgesagt wurde aus Lockdown-Gründen. Genau, das ging mir überhaupt nicht so. Also ich war einfach mit dem Training zufrieden. Ne? Und das war so der erste so, ne, Eye-Opener, so von wegen, okay, ne, es geht ja auch ohne. Ne? Aber ja. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, weil ich weiß ja noch, als ich in Berlin war, also ich kann gleich nochmal erzählen, wie sich das bis dahin entwickelt hat, aber ich weiß noch, dass ich damals schon den Wechselzone-Podcast gehört habe. Ja. damals nur ihr beide. Das heißt, es muss ja schon irgendwas mit euch passiert sein, dass ihr nicht nur sozusagen aktiv den Sport macht, sondern auch das Bedürfnis hattet, auch darüber zu sprechen und ja auch so darüber zu sprechen, dass andere teilhaben können daran. Also wann hat sich dieses, sag ich mal, passive Interesse entwickelt, dass ihr euch auch außerhalb der Laufstrecke oder Radstrecke mit dem Sport beschäftigt oder gerade jetzt auch du in dem Fall? Also das war tatsächlich auch, ich muss schon fast sagen, von Anfang an. Also weißt du, schon in der Zeit, als ich angefangen habe, für den Köln-Marathon zu trainieren, dann war ich auch immer nebenher daran interessiert, wie funktioniert so ein Marathontraining? Was muss ich dafür tun? Ne? Das fängt schon mal mit Bücher lesen an und mir Tipps holen bei Leuten, die schon Marathons gefinisht haben und so. Ich war immer, wie man so schön sagt, Student des Sports. Ne? Also das war immer für mich auch interessant, so einfach mal zu gucken, wie funktioniert das, ne? Und ich hatte auch so das Glück, dass ich zwei gute Trainer, beide waren Triathleten, hatte, die mir auch sehr viel beigebracht haben, die auch sehr viel drumherum erzählt haben, und da habe ich sehr viel für mich auch herausgenommen. Ich war auch super interessiert daran. Also, weißt du, es war von Anfang an so, dass das Laufen ist das eine, das Training für den Wettkampf ist, ne, ist das eine, aber so das Drumherum und darüber zu reden mit anderen oder zu gucken, wie funktioniert das Training dafür, ne, und mir das selber beizubringen, war immer für mich auch eine große Motivation. Mhm. Also das ist interessant, weil bei mir war es wirklich komplett anders. Okay. Also ich habe mich eigentlich nie für Laufen interessiert, für den Laufsport, sage ich jetzt mal, weil als kleines Kind habe ich mich für Tennis interessiert, da war ich ein großer Fan. Tennis-Fan später dann natürlich Fußball, klar, logisch. Und auf der anderen Seite aber dann habe ich damals ja schon, also ich habe eigentlich zweimal zum Laufen angefangen. Das erste Mal war ja, habe ich ja schon öfter erzählt, beim Mini-Marathon in München mit meinem Cousin zusammen. Ich glaube, da waren wir so 10, 11 Jahre alt oder so. Und dann haben wir natürlich einfach aus Spaß mitgemacht, weil wir halt uns gedacht haben, es ist cool, da mitzumachen. Man darf danach kostenlos ins Olympiabad und der Olympiapark ist schön und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich wirklich Spaß gemacht, aber das war halt der einzige Laufwettbewerb, den wir dann hatten. Und dann war halt wieder nichts. Dann haben wir wieder Fußball gespielt oder was auch immer. Und das zweite Mal war dann eigentlich wirklich rein aus Figurgründen. Also weil ich dann wirklich gesehen habe, ich bin zu dick und das passt irgendwie alles nicht mehr und ich fühle mich nicht gut. Also ich muss hier irgendwas machen und laufen kann ich einigermaßen. Habe ich ja früher schon gern gemacht und habe dann wieder angefangen. Aber ich habe es dann wirklich ja, mehr oder weniger nur deswegen gemacht hat, um fit zu werden. Also ich habe mich null für den Laufsport interessiert, ich habe mir irgendwelche Schuhe gekauft und habe mir überhaupt nicht Gedanken gemacht, was ich da eigentlich trainiere. Ich hatte immer einen einzigen Wettbewerb im Jahr, das war der Stadtlauf im Sportcheck in München, der, glaube ich, auch dort sozusagen geboren wurde und da das erste Mal stattgefunden hat. Und es hat mir Spaß gemacht, aber das war halt ein Wettbewerb im Jahr, ein Halbmarathon. Und das war dann sozusagen immer so, ja, ich hab nicht mal darauf hin trainiert, sondern es war halt dann der Wettbewerb. Ja. Und dann irgendwann habe ich mir halt gedacht, Marathon wäre cool, wie du auch. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich kann mir mal anmelden und dann schaue ich mal, wie es läuft und dann machen wir es halt. Und dann habe ich mir aber auch irgendwann gedacht, naja, aber bloß einfach anmelden, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn, dann möchte ich schon irgendwie auch hintrainieren und das auch dann gut machen. Und dann habe ich mir aber auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, periodisches Training, Tempo-Einheiten, Erholungseinheiten, gar nicht, sondern ich habe halt einfach angefangen, mehr zu laufen und ein bisschen schneller zu laufen. Und ja, weiß ich nicht. Also ich hatte dann immer halt Spaß daran an Bewegung und Musik. Ich war immer schon jemand zum Beispiel, der auch aktiv immer Musik gehört hat. Also ich habe mir damals bei Saturn, like wer ihn noch kennt, die CDs gekauft und mir dann auch wirklich mit Kopfhörern auf der Couch angehört und nichts dazu gemacht, also wirklich Musik gehört. Ja, ja. Und dann konnte ich aber laufen und Musik kann halt verbinden und das war halt dann toll. Und als ich dann wirklich nach Berlin gekommen bin, das war ja dann 2013, als ich meine zwei ersten Marathons hinter mir hatte, beides in München, die auch gar nicht so schlecht waren eigentlich und die mir auch Spaß gemacht haben, da eigentlich erst bin ich dann auf den Trichter gekommen, das mal ein bisschen ernsthafter anzugehen, habe dann ja auch Leute kennengelernt in Berlin, in den diversen Laufgruppen und dann eben auch den Andreas, meinen damaligen Trainer. Und dann hat es eigentlich erst so richtig auf Leistung angefangen und dann mit eben Trainingsplänen und Bahntraining und diverse Sachen, die man da machen kann. Und das ist dann eigentlich der Punkt, und jetzt kommen wir eben zum nächsten Level sozusagen, wo du dann auch gleich wieder weiter erzählen kannst, wo ich dann auch mich mit dem Laufen selber beschäftigt habe. Und da kommt natürlich schon dazu, dass es neben Büchern eben auch Podcasts gab und durch diese Zugänglichkeit von Informationen und Zugänglichkeit eben auch von Fachinformationen, sage ich jetzt mal, sehr niedrigschwellig, konnte man sich damit halt auch wirklich auseinandersetzen. Und ich bin dann jemand, der, wenn sich auf ein Thema einlässt, das manchmal auch zu intensiv verbissen macht und dadurch habe ich einfach wahnsinnig viel Inhalte konsumiert und fand es immer toller und interessanter und wollte dann irgendwie auch dazu gehören. Und damit hing dann zusammen, dass ich auch tatsächlich mein Leben im Prinzip ja aufs Laufen ausgerichtet habe, als ich diese Marathonvorbereitung hatte, auf Bestzeit trainiert und so weiter und das jetzt eben, wie gesagt, das nächste Level, über das wir sprechen können. Dann ist es dann nicht einfach nur ein Hobby gewesen, weil es nett ist, sondern dann kam tatsächlich die Zeit, wo ich komplett auf Leistung trainiert habe. Also ich würde schon sagen, semi-professionell, teilweise zweimal am Tag trainiert, Ernährung umgestellt, Leben umgestellt. Und das ist jetzt vielleicht auch die Frage, die ich an dich habe, weil ich das extrem spannend fand, wie sich das ganze Leben dann eigentlich schon zum Positiven verändert hat. Hast du das auch erlebt? Also dass du dann gesagt hast, ich möchte jetzt nicht nur irgendwie Spaß haben, sondern ich möchte eigentlich auch, dass es gut läuft und ich muss sozusagen auch das, was außerhalb meiner Trainingseinheiten passiert, darauf abstimmen und einfach bewusster leben, anders leben, irgendwas umstellen. Gab es das bei dir auch? Ja, gab es tatsächlich. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gab bei mir so Phasen, gerade in der Triathlonzeit, in der Zeit zwischen 2006 und 2004 war mein erster Ironman und 2007. Das, also diese Jahre waren schon wirklich sehr auf Leistung bedacht. Das war auch die Zeit, wo ich den Essen-Trainer hatte. Das war tatsächlich auch ein Triathlon-Profi, der Olaf Sabatschus. Der ist tatsächlich auch schon mal irgendwie, keine Ahnung, siebter auf Hawaii geworden, damals in 90er. Wir sprechen tatsächlich so vor Ende 90er Jahre, so Anfang 2000er, dann halt mit dem Ironman 2004, so als mein allerersten Höhepunkt quasi. Genau. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, was ich super, und das ist ja bis heute so und tatsächlich jetzt in meinem zweiten Laufleben, aber dazu komme ich gleich, wirklich so der Hauptpunkt, ist, was ich am Laufen am meisten schätze, ist so diese Freiheit, die du da hast. Und so gestalte ich mein Training jetzt, wenn man das überhaupt Training nennen kann. Also es ist einfach Laufen. Ne? Also es hat ja mit Training nichts zu tun, weil ich gehe raus und ich mache meine Uhr an, ich beachte die Uhr nicht, höchstens wieder zu Hause, weißt du, ich habe mir das wirklich angewöhnt, da jetzt irgendwie nicht nach Base zu laufen, irgendwie die Zeit überhaupt nicht zu beachten, sondern einfach zu laufen, ne? Einfach in sich hinein reinhören. Auch das ist eine Zeit, auch das kommt aus der Zeit vom Lockdown. Tatsächlich, da habe ich mit angefangen. Und es hat mir immer, ich hatte so immer so innerlich das Gefühl, genau das zu machen. Also klar, man will, wenn man da einsteigt, wenn man den ersten Marathon geschafft hat, natürlich will man da sich verbessern, ne, und dann immer schneller werden, und dann kommen die Triathlons, und da wird man, ne, will man auch irgendwie immer besser werden. Dann nimmt man sich irgendwann Trainer, dann trainiert man, aber ich meine, du weißt ja, wie das beim Triathleten ist, ne, also Triathleten sind schon irgendwo in Anführungsstrichen asoziale Wesen, weil sie außer trainieren nichts anderes machen und keine sozialen Kontakte mehr pflegen, weil keine Zeit dazu ist. Und tatsächlich habe ich das ein paar Jahre gemacht, bis meine Frau irgendwann schwanger wurde und gesagt hat, okay, pass auf, das müssen wir jetzt irgendwie so demnächst anders gestalten. Ne? Und da habe ich auch gesagt, okay, das machen wir auch, und da brauche ich auch keinen Trainer, da kann ich eher, ne, so, so, ich sag mal so, danach trainieren, ne, wie das Leben das so halt zulässt, sozusagen. Genau, aber um auf deine Frage wirklich nochmal einzugehen, also bei mir ist so, ja, es gab eine Zeit, wo ich das gemacht habe, die liegt schon lange her, die liegt vor Strava, die liegt vor sämtlichen sozialen Medien, das war Anfang 2000er Jahre, wo ich tatsächlich ein paar Jahre hatte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich da was erreichen, jetzt will ich was reißen, und aber vom Gefühl her, ne, bin ich von Anfang an, und dazu bin ich jetzt mit meinen 50 gekommen, von Anfang an war ich eher so ein, wie man so schön in Englischen sagt, Free Runner. Ne? Mhm. Einfach laufen. Das ist so das, was mir am meisten Spaß macht, weißt du? Mhm. Und so diese, also schon alleine jetzt, klar, wegen mein Alter und so, da ist jetzt sowieso, da gucke ich jetzt nicht auf Bestzeiten oder sonstiges, das ist für mich rum. Ich will einfach so dieses gute Gefühl haben, denn du hast, wenn du vom einen Lauf nach Hause kommst, weißt du, was ich, ja, gehst unter die Dusche, weißt du, und dann du spürst das einfach, ne, wie gut sich dein Körper anfühlt, ne, das ist halt eben das, worum es mir geht. Also ich habe bei mir dann schon gemerkt, natürlich geht das ein bisschen verloren. Also dass du dann irgendwie sagst, du gehst es nur deswegen laufen, weil du dich gut fühlen willst, das hast du natürlich dann bei einem so knackigen Trainingsplan nicht mehr nur. Nee, genau. Weil du natürlich dann einfach schaust, wie laufen die Intervalle, wie gut treffe ich die Pace, was macht meine Herzfrequenz und so weiter, was macht das Laktat, was machen die Beine, wie komme ich mit den Schmerzen klar und so weiter. Aber ich fand diese Komponente halt, für mich war die ja auch relativ neu damals noch. Und das fand ich dann schon gut, weil du natürlich dadurch auch gemerkt hast, wenn du das so ernsthaft machst, dass du halt einfach besser wirst. Und das ist, glaube ich, auch eines der schönen Sachen, für mich zumindest, beim Laufsport. Du wirst messbar besser. Bei einem Teamsport ist es immer ein bisschen anders. Beim Fußball ist es schwierig nachzuvollziehen, liegt es jetzt wirklich an dir, dass die Mannschaft besser wird, und inwiefern liegt es an dir. Beim Tennis ist es vielleicht nochmal eher, dass du es messen und sehen kannst. Aber beim Laufen kannst du es ja wirklich schon anhand der Zahlen sozusagen machen. Also, ne, das siehst du ja tatsächlich auch an deinen Aufzeichnungen, die du auf diversen Apps dann sehen kannst. Also das hat mir dann schon Spaß gemacht, und dann war es aber schon so, du bist natürlich, und das ist ja jetzt nicht nur fürs Laufen, sondern das ist ja ganz grundsätzlich so, dass du dich ja immer auch, wenn du dich so auf ein Thema konzentrierst, auch in gewissen Blasen natürlich begeben musst, ja auch, weil du tauschst dich dann mit anderen aus, du musst dich mit der Thematik befassen. Du bist halt dann einfach in deiner Community, und dann pusht man sich natürlich auch gegenseitig und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich immer ein Thema, du hast immer die Möglichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen und so weiter. Und auch das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, und das ist das, glaube ich, was du auch vorher ein bisschen beschrieben hast, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird's aber irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt fehlt sozusagen der Kick oder die Motivation, oder irgendwie sind wir jetzt auf so einem, ja, wie soll ich sagen, Plateau nennt man das, glaube ich, dass man da nicht mehr so recht weiß, wo kann es jetzt von hier aus noch weitergehen. Das war tatsächlich eigentlich nach meiner, oder eigentlich war es dann tatsächlich auch die Corona-Zeit, weil ich habe ja unmittelbar davor, sozusagen 2019, halbes Jahr bevor dann der ganze Wahnsinn losgebrochen ist, meine Marathon-Bestzeit nochmal gelaufen in Berlin, und wusste aber, wenn ich das jetzt nochmal verbessern will, das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil dann müsste ich ja wirklich nochmal das Doppelte an Zeit und Aufwand investieren, und das ist es mir vielleicht nicht wert. Und ich habe damals ja schon, eben auch durch die Bubble, durch die Themen, mit denen man sich beschäftigt hat, mich ein bisschen mit dem Ultralauf beschäftigt und bin schon ein bisschen in die Richtung abgebogen, weil ich schon wissen wollte, wäre das vielleicht was für nach der Marathonzeit. Und da hat sich ja beispielsweise durch den WHEW, der 2018 war, weiß ich schon gar nicht mehr genau, aber ich glaube 2018 war es im Frühjahr, den ersten 100K Kampf gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, das macht mir auch total Spaß. Das ist ein ganz anderes Laufen. Und das wäre vielleicht was für nach dem Marathon. Und so war es ja eigentlich dann auch schon geplant. Und dann kam in der Tat Corona, wo man dann ja auch gezwungen war, mehr oder weniger ein neues Warum zu finden. Also da war es dann eben nicht mehr, ich möchte beim nächsten Wettkampf gut abschneiden, weil es gab einfach keine Wettkämpfe mehr. Das heißt, das, glaube ich, war für mich gar nicht so schwer, aber das, glaube ich, war insgesamt schon eine Herausforderung für Läuferinnen und Läufer zu sagen, okay, jetzt fehlt der Leistungsgedanke, weil ich den nicht mehr messen kann oder keine Wettkämpfe mehr habe. Da war ja noch nicht klar, dass es diese ganzen FKTs und diese ganzen persönlichen Projekte dann gab, die Projektzeit. Und da muss ich sagen, da habe ich dann eigentlich auch so ein bisschen wieder mir gedacht, ja, also zum einen ist es ganz großartig, dass das so mehr oder weniger fast der einzige Sport ist, den man trotzdem weitermachen kann, auch wenn die ganze Welt stillsteht, man selbst muss es nicht tun. Zum anderen war man zur Einsamkeit verdammt und man weiß als Läufer aber ganz gut mit Einsamkeit oder mit Alleinsein, sage ich mal. Einsamkeit ist schlimmer, glaube ich, aber mit Alleinsein klarzukommen, genau. Was mir auch gut getan hat und da muss ich sagen, da habe ich dann so ein bisschen wieder mich von diesem Leistungssportgedanken verabschieden können und vielleicht ist das schon so ein bisschen die erste Säule oder das erste Fundament für die Brücke gewesen in Richtung, ich möchte eine andere Art des Laufens kennenlernen und das ist dann letztendlich ja eben der Weg zum Ultra auf meiner Seite gewesen. Auch interessant, ne, finde ich. Und da jetzt nochmal die Frage von mir, könntest du dir vorstellen, keine Wettkämpfe mehr zu bestreiten? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, krass. Auch da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, auch in der Vorbereitung jetzt, weil ich mir gedacht habe, was sind so die Motivationen, die du hast? Und ich glaube, ein ganz konkretes Ziel zu haben, brauche ich eben für die Leistungskomponente. Also ich habe kein Problem damit, laufen zu gehen und Podcasts zu hören, Musik zu hören oder auch nichts zu hören, für mich zu sein, die Natur zu genießen, jetzt gerade hier auch in den Alpen haben wir vorher drüber gesprochen, alles wunderbar, aber ich glaube jetzt so dieses periodische Training zum Beispiel oder zu sagen, ich muss jetzt mal eine Tempoeinheit einfach knallen, ja, also einfach mal, keine Ahnung, 10x400 Meter all out, das würde ich glaube ich nicht machen, wenn ich keinen Wettkampf habe oder hätte. Und das habe ich glaube ich immer schon gehabt, dass ich irgendwo so einen, wie soll ich sagen, so eine Orientierung brauche oder so ein Ziel brauche, auf das ich hinarbeite, weil das ist ja auch Teil des Trainings. Also das hat ja so viele Komponenten, das Training. Eine davon ist dieses und das ist ja auch das Schöne davon, dass man da im Prinzip alle Komponenten reinbauen kann oder rauslassen kann. Aber für das Gesamtbild, für mich persönlich, glaube ich, brauche ich einfach so dieses Ding. Da gibt's ein Ziel, da gibt's eine Herausforderung, auf die arbeite ich ja sportlich hin. Also nicht mental gesundheitlich, das ist die andere Komponente, spaßmäßig, sondern tatsächlich auch sportlich, ein sportliches Ziel zu haben, ist für mich, glaube ich, auch eine ganz, ganz unverzichtbare Komponente des Laufens. Okay, weil tatsächlich habe ich mir nämlich auch nochmal den gleichen Gedanken gestellt. Ich habe ja halt in der letzten Folge schon erzählt, wie ich jetzt wieder nach einer langen Zeit zum Laufen gekommen bin. Und natürlich habe ich mir da auch die Frage gestellt, okay, wie machst du das jetzt? Ne? Was machst du überhaupt? Ne? Willst du jetzt irgendwie einen Wettkampf machen, ne? Oder läufst du einfach vor sich hin quasi? Und tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, erstmal einfach nur zu laufen und zu gucken, okay, was kommt da auf mich zu? Aber ich glaube, mittlerweile habe ich einige Sachen so verinnerlicht, dass ich so dieses Strukturierte nicht brauche. Also zumindest nicht auf Papier, weißt du? Also es ist so, dass ich schon irgendwie gucke, dass da jetzt eine gewisse Progression vorhanden ist, ne? Dass mein Training sich vom Umfang her steigert, dass da auch so ein bisschen Intensität vorhanden ist. Aber für mich ist es wichtig, dass ich das spielerisch mache. Ne, also ich mache zum Beispiel sehr super gerne, also für mich ist das auch irgendwie so die perfekte Art des freien Laufens, ist der Fahrtspiel. Ne, ich meine, ich wohne hier nicht im Vergleich zu dir, aber in so einem leicht hügeligen Gelände. Also ich habe hier nie irgendwo flach. Also es ist auch nicht super steil oder so, aber es ist schon so leicht hügelig. Ne? Und das bietet sich hier super an, so dieser Gegend, wo ich wohne, um jetzt einfach mal so einfach Fahrtspiele zu veranstalten. Ne? Und auch das gehe ich mehr oder weniger nach Gefühl an. Ich habe tatsächlich schon auch letzte Woche mal so schnelle Minutenläufe gemacht. Da habe ich tatsächlich auch mal auf die Uhr gedrückt. Aber im Großen und Ganzen ist mir das tatsächlich wichtig, dass ich da jetzt irgendwie nicht jetzt wieder anfange, so zu planen, ne, so irgendwie, was, das ist das, was bei mir jetzt den Unterschied ausmacht, dass ich das jetzt zu schätzen weiß, ne, dass ich jetzt wieder ins Laufen gekommen bin, dass ich jetzt wieder laufe und genieße einfach es zu laufen, ne, genau, wir hatten das schon in der letzten Folge, ne, so ein bisschen dieses Laufen des Laufens willen. Ne, das ist so das Wichtigste. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich gar keine Wettkämpfe machen würde. Es kann sein, dass ich das, was ich nächstes Jahr tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, einen Halbmarathon oder Marathon oder was weiß ich, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich plane noch gar nichts. Ich will es erstmal, ne, will erstmal das Training weiter aufbauen. Und einfach mal schauen, was sich so alles ergibt. Aber ich lasse mir die Freiheit, weißt du? Und ich bin super fein damit. Also, und das macht's, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das macht super Spaß. Und das ist für mich die größte Veränderung. Und das irgendwie auch das Kuriose daran, dass die größte Veränderung darin liegt, dass ich ganz am Anfang wieder bin, wo mein Laufen, weißt du, wo ich hergekommen bin, ne? Auch damals, mir hat das Laufen irgendwie Spaß gemacht. Ich habe das ohne, weißt du, da jetzt irgendwie ein Ziel zu haben, erstmal, ne, so aus dem Verein heraus und so, wir sind laufen gegangen und das hat Spaß gemacht, ne, und da bin ich irgendwie wieder, weißt du, und das ist halt wirklich, nach all den Jahren des Laufens mit Wettkämpfen, bin ich quasi jetzt wieder am Anfang, was dann wiederum die größte Veränderung ist. Aber ich glaube, das ist doch eigentlich schon, ich will jetzt auch gar kein Resümee ziehen, aber das ist doch so ein bisschen eine Quintessenz aus dem Gespräch gerade ist, und das finde ich total schön, dass wir beide mit unserem Sport total eins sind. Also wir sind uns völlig einig in dem, was wir tun. Wir sind glücklich mit unserem Sport. Wir machen es nicht, weil wir irgendwie uns dann jedes Mal quälen, sondern ja, wie gesagt, also der Lukas hat letztes Mal gesagt, der Ludwig ist ein Läufer, du bist genauso ein Läufer, haben wir letztes Mal schon geklärt. Aber ich finde es deswegen so, das ist nicht, weil wir halt besonders gut sind oder weil wir schneller sind als andere, sondern weil wir total, weil es für uns total stimmig ist, diese Sportart. Ja, also wir sind einfach, ich weiß nicht, ob jetzt das ankommt, was ich meine damit, aber so wie wir das erzählen, Klar. Wir haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass es genau das Richtige für uns ist. Und was ich vielleicht noch dazu sagen will, ist, also ich habe auch keinen strikten Trainingsplan, das mache ich auch nicht mehr. Ich habe halt so, das aus den Erfahrungen der letzten Jahre, weiß ich halt ungefähr, wie ich so ein Training strukturieren muss und so. Und auch München ist relativ flach im Vergleich zu Garmisch ganz nebenbei. Also ich habe jetzt auch nicht lauter Berge vor der Haustür, ja, also ist es auch nicht. Aber auf der einen Seite ist tatsächlich, dass die Natur wieder ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt. Also auch weil natürlich hier in München mehr geboten wird, was das angeht. Aber natürlich auch, weil ich hier halt trotzdem meine Heimat halt auch habe und ich ein grundsätzlich sehr heimatverbundener Mensch bin und dann das Ganze drumherum hier das alles auch deutlich intensiver wahrnehme, wenn ich halt einfach durch die Gegend laufe. Da auch ganz viel an Erinnerungen und so weiter zu Trage kommt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist so für mich eigentlich das Allerwichtigste von allem, ist, man verändert sich im Leben. Ich habe mich auch extrem verändert in den letzten 30, 40 Jahren, hatte verschiedenste Phasen, die will ich hier auch gar nicht alle darstellen. Ich glaube, da würde ich mich zu sehr offenbaren. Aber egal, was passiert ist, egal wie gut, egal wie schlecht es lief, egal was an Dramen passiert sind, das Laufen war immer da. Und es hört sich jetzt wahnsinnig euphorisch und emotional an, aber ich finde, genauso ist es auch gemeint. Ich glaube, auch wenn ich die letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre das Laufen nicht gehabt hätte, wüsste ich nicht, wo ich wäre. Und das ist, glaube ich, was einen für immer mit dem Sport verbindet. Und deswegen, also ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber letztes Mal hat irgendwie Lukas einmal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal irgendwas anders zu machen oder so in die Richtung. Nee, also ich glaube, ich werde das Laufen niemals aufhören wollen, solange es gesundheitlich geht. Und das ist vielleicht auch noch eine Komponente, die ich früher nicht so gesehen habe. Stichwort, wie haben wir uns verändert? Es ist schon wichtig, dass man darauf achtet, dass man es möglichst lange machen kann und nicht möglichst gut. Also mir geht es heute nicht mehr darum, möglichst schnell zu sein, sondern ich möchte gerne, wenn es möglich ist und ich das durchhalte, gerne mit 80 auch noch irgendwie auf die Zugspitze rauf. Egal, wie lange ich dann brauche, aber es wäre schön, wenn es noch klappen würde. Und das ist für mich Ziel Nummer 1, da gesund zu bleiben. Und was ich in dem Zusammenhang vielleicht auch noch auch dich fragen möchte, ist, weil ich habe schon gemerkt, ich meine, früher Partyzeit, alles super. Aber heute ist es, glaube ich, eher so, dass man eigentlich heute nichts mehr macht, was einen am nächsten Tag das Training versaut. Und das hat schon eine ganz erhebliche Auswirkung auf das Leben, weil wenn ich mir überlege, wie ich beispielsweise früher zu Alkohol stand und wie ich das heute tue oder zu ungesundem Essen und wie ich das heute tue oder zu spät ins Bett gehen oder was weiß ich, Rauchen ist sowieso kein Thema. Aber wie man sich da nochmal Gedanken macht und mit welcher Selbstverständlichkeit, weil halt der nächste Morgen einfach wichtiger ist als der Abend. Und das finde ich schon auch eine ganz spannende Entwicklung für mich selber, was mir zugute kommt, was aber auch irgendwie nicht selbstverständlich ist. Wie ist es bei dir? Definitiv so. Also ich würde erstmal gerne sagen, dass ich kann das alles super unterschreiben, also wirklich zu 100%, was du vorhin gesagt hast, auch bei mir, ne, mit den verschiedenen Lebensphasen und mit allen Auf und Ab, ne, und auch mit dem, was Lukas gesagt hat in der letzten Folge, weil ich habe das, ich weiß gar nicht, wie er das gesagt hat, er hat gesagt, du bist irgendwie der Läufer, ich bin da mehr so an anderen interessiert, ja schon, das ist tatsächlich so, und ich liebe auch das Radfahren, ne, das Schwimmen habe ich komplett aufgegeben, ne, aber auch das Krafttraining, ne, ist auch was, wo ich weiß, ich brauche es, ne, also, aber es hat ja nicht den Stellenwert wie das Laufen, ne, und tatsächlich, ne, also das Laufen ist wirklich so der rote Faden des Lebens, ne, der begleitet einen schon wirklich super, super lange, und ja, um auf deine Frage einzugehen, ja, es ist so, aber ich bin da etwas entspannter geworden, aber es gibt Sachen, die bleiben einfach, die sind einfach so drin, ne, also ich könnte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, bis 1-2 Uhr irgendwie wach bleiben und irgendwie, keine Ahnung, was machen, nee, tatsächlich will ich am nächsten Tag, ne, ich will ausgeschlafen sein, ne, ich will irgendwie meine, keine Ahnung, 7 Stunden Schlaf haben, auf jeden Fall, damit ich auch genug Energie habe für den nächsten Tag, jetzt nicht unbedingt fürs Laufen selbst, sondern tatsächlich für den Tag, aber das ist was, was du von dem Sport so mitnimmst, ne, so dieser gesunde Lebensstil, genauso, klar, auch Sachen wie Fastfood oder ähnliches, auch das, ne, hat in meinem Leben nie eine große Rolle gespielt, bis gar keine, ne, gut, was das Bierchen so ab und zu mal angeht, klar, also da bin ich jetzt etwas entspannter geworden, ne, aber tatsächlich bringt dir das, was du schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten gelernt hast, dass das geht eigentlich so in Fleisch und Blut über, dass das eigentlich so selbstverständlich ist, ja, ne, und einfach dein Lebensstil geworden ist. Okay. Und eine Sache würde ich gerne nochmal sagen, weil ich glaube, wir sind in unseren Veränderungen doch schon sehr, sehr ähnlich und sehen sehr viel gleich, weil ich habe zum Beispiel auch so aus dem Bekanntenkreis, ne, also es gibt wirklich sehr, oder jetzt nicht sehr viele, aber einige Athleten, die tatsächlich mittlerweile komplett ausgeschieden sind aus dem Laufleben, aber eben halt deshalb, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht mehr an die Zeiten von früher rankommen. Und da sehen sie einfach keinen Sinn mehr im Laufen. Und das ist halt ein Punkt, den ich wirklich als schade empfinde. Aber gut, das ist deren Entscheidung. Ich will da keinen reinreden. Aber es ist halt, klar, deren Motivation war halt einfach Laufen für den Wettkampf, für eine Bestzeit, für eine gute Zeit. Und wenn man merkt, irgendwie die Zeit passt einfach nicht mehr, man wird langsamer mit der Zeit, dann hört man auf. Schade, aber tatsächlich, das sind halt die anderen Beispiele, die es tatsächlich im Laufe des Lebens gibt. Ja. Das ist schade, aber auf der anderen Seite, das Schöne an dem Laufsport ist ja, dass es ja trotzdem eigentlich für jedes Alter Ziele gibt. Also ich werde auch wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu viele Gesamtsiege einfahren, aber es gibt immer noch die Altersklassen beispielsweise, und Altersklasse war früher für mich überhaupt kein Thema. Also wenn mich jemand mit einer Altersklasse gepusht hätte, ich sage, ja, interessiert mich nicht, weil Gesamtergebnis zählt. Und das ist halt jetzt schon ein Punkt, ein Thema, ja. Also das, und das macht auch Spaß, weil du weißt halt, du hast immer irgendwie ein Level, wo du mithalten kannst, ja. Also wenn ein 20-Jähriger am Marathon steht, an der Startlinie, dann weiß ich, da kann ich trainieren, was ich will. Das geht halt biologisch nicht mehr, ist halt leider so. Muss man aber akzeptieren. Aber wenn halt ein anderer 40-Jähriger an der Startlinie steht, dann schauen wir mal, ja, wer dann am Ende vorne ist. Und das ist halt der Punkt. Und das ist ja, glaube ich, auch das, ja, das ist eine Typenfrage, das ist richtig, aber ich glaube, das ist ja auch immer so eine Debatte, Laufen und Joggen, ja. Und das ist ja so ein Lieblingsthema von mir. Weil wenn mich jemand fragt, ob ich heute wieder joggen war, sage ich, nee, ich jogge nicht, ich hasse Joggen, ja. Ist eine Trainingseinheit, aber es ist kein Sport. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Läufer bist du natürlich, wenn du läufst, gar keine Frage, vor allem wenn du das regelmäßig tust. Aber Läufer, glaube ich, oder Läuferin bist du eben vor allem auch, wenn du in irgendeiner Weise aus dem Laufsport, aus der Bewegung oder des Akt, dem Akt des Laufens noch was rausziehst für dich, fürs richtige Leben, sage ich jetzt mal. Ja, ja, und sei es nur, dass du sagst, irgendwie du wirst mental stärker oder eben du achtest mehr darauf, wie du dich ernährst oder dein Alkoholkonsum oder du hörst zum Rauchen auf, deswegen, weil du am nächsten Tag eben trainieren möchtest oder laufen gehen möchtest von mir aus, dann bist du Läufer. Das ist für mich der entscheidende Unterschied. Die Wirkung sozusagen ins Leben außerhalb deiner Sportklamottenzeit. Und das finde ich, und das hat sich bei mir, glaube ich, extrem, also das hat immer eine wichtige Komponente gehabt oder das hat immer eine wichtige Rolle gespielt. Und ich glaube, das ist auch das, was hoffentlich bleibt, weil es tut mir allgemein ja gut und der allgemeinen Gesundheit gut. Das ist jetzt eine Binse, aber das ist halt schon etwas, was ich als extremen Gewinn empfinde. Definitiv, genau. Also und wie du gesagt hast, ne, vorhin, also wenn man was für sich daraus ziehen kann, ne, dann kann man wirklich lebenlang laufen. Wobei, also ich habe das auch schon in der letzten Folge erzählt, also tatsächlich empfinde ich auch meine Liebe für das Laufen wirklich als sehr groß, weil, also ich weiß nicht, wie es dir so im Laufe des Lebens ergangen ist, aber ich habe durch das Laufen sehr viel bekommen, aber andererseits auch einige Verletzungen erlitten, weißt du, wie ich meine? Also das gibt und nimmt sozusagen. Meinst also du das körperliche Verletzung oder was meinst du? Ja, definitiv, also keine psychischen, Gottes Willen, aber tatsächlich, ich hab schon von so ziemlich Anfang an und das ist so irgendwie so, keine Ahnung, ob das mein Bewegungssystem oder wie auch immer geschuldet ist. Ich neige sehr schnell dazu, mich beim Laufen zu verletzen. Mhm. Und ich habe wirklich im Laufe der letzten Jahrzehnte schon einige Verletzungen gehabt. Und ich musste schon wirklich für einige Zeit mit dem Laufen aufhören. Und das war auch der Grund tatsächlich, ne, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt Triathlon machen, damit ich irgendwas mache. Ne? Und das Radfahren und das Schwimmen, das entlastet mich beim Laufen, aber hält mich weiterhin irgendwie fit. Ne? Damit kannst du auch eine gute Grundkondition und auch überhaupt eine Fitness erwerben. Aber das war erst die Motivation. Ne? Wirklich aus der Verletzung heraus musste ich irgendwie was machen. Ne? Genau, und das ist das, wo ich mir denke, okay, das Laufen gibt dir sehr viel, aber das Laufen nimmt dir auch so einiges. Weißt du? Es ist ja auch natürlich durch die Verletzung und bei mir waren es schon mal ein, zwei wirklich sehr gravierende Verletzungen. Also ich bin auch schon mal am Knie operiert worden. Die auch was mit dir vom Kopf natürlich auch was machen, ne? Die von der Psyche her dich auch beschäftigen, ne? Wo du auch schon mal in so Bereiche gerätst, wo du dir denkst, ach scheiße, läuft nicht das, weißt du? Ja. Wo du eigentlich gut im Training standst und irgendwie für irgendwas trainierst und dann halt in der Verletzung bist, lange raus bist. Und das ist schon was, ne, was, wo ich mir denke, okay, da musst du schon sehr viel Liebe für das Laufen aufbringen, ne, und dann trotzdem das, ne, immer wieder zurückzukommen. Das stimmt natürlich und Verletzung ist immer schlecht, weil wenn du natürlich rausgerissen wirst aus einer Leidenschaft, dann ist das immer ein Schaden, den du nimmst, auch eben tatsächlich ein psychischer Schaden oder, naja, sagen wir mal, eine Belastung. Ich habe eben auch eine Situation gehabt im letzten Jahr, wo ich 2 Wochen wirklich keinen Schritt tun konnte, nicht laufen konnte und das war natürlich dramatisch schlimm. Auf der anderen Seite das Gefühl, dann wieder losstarten zu können und zu wissen, du bist jetzt gesund oder alle um dich herum sind wieder gesund und dir geht's gut und es tut nichts weh und so weiter, das ist natürlich schon auch überwältigend. Auf der anderen Seite, ja, es stimmt schon, weil da geht's jetzt ja auch zum Beispiel um das Thema Sucht. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Man kann auch sportsüchtig werden und das glaube ich auch alles. Ja, klar. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit das Laufen gibt dir viel, aber es fordert auch viel. Und das stimmt natürlich schon auch, weil bei mir ist es schon so, das muss man ganz ehrlich auch selbstkritisch zugeben, wenn ich einen Tag lang nicht laufen kann, aus welchen Gründen auch immer, Zeitgründen oder weil ich eben auch Krafttraining machen muss, dann ärgert mich das halt auch. Ja, also dann wirklich ein Tag, wo ich nicht laufen war, der ist erstmal schlecht gestartet. Das heißt, du gehst da schon mal mit einem anderen Spirit in den Tag rein, was nicht gut ist. Und da muss man sich schon überlegen, ja, ob das noch so gesund ist. Ich sage jetzt ja, es ist gesund, weil ich halt weiß, dass es mir einfach immer gut geht, wenn ich laufe. Aber klar kann da jemand sagen, das ist schon auch ein problematisches Verhältnis, wenn du einen Tag aussetzt, dann gleich schlecht gelaunt bist. Das ist schon auch ein bisschen Sucht. Wahrscheinlich ist es das, ja. Aber ich kann es nicht ändern. Und ich will es auch gar nicht ändern. Ja, genau. Also ich meine, ich stehe ja auch dazu. Ich meine, weißt du, ich komme ja, ich komme ja beruflich aus dem Bereich der psychiatrischen und tatsächlich, also ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ja, oder zumindest früher war das so, jetzt ist es tatsächlich ein klein wenig anders, aber wie gesagt, ich habe da kein Problem dazu sagen, okay, ich war wirklich süchtig nach dem Sport, allerdings, und da komme ich jetzt dazu, deshalb habe ich das vorhin erwähnt mit den Verletzungen und dem Raussein, das Gefühl, zurückzukommen, ist überwältigend, so wie du sagst, ja, und auch das, was sich jetzt zum Beispiel gerade bei mir tut, das macht super viel Spaß, ja, das einfach zu sehen, wie sich das wieder entwickelt, nach so langer Zeit, wie das alles wieder zurückkommt. Aber ich finde auch mittlerweile so, und vielleicht ist das auch so ein bisschen dem Alter verschuldet, keine Ahnung, ich habe auch andere Hobbys in meinem Leben, die mit Sport nichts zu tun haben, mhm, und die mich halt in solchen Verletzungszeiten da auch gut beschäftigen, weißt du? Und wo ich mir denke, okay, jetzt mittlerweile bin ich jetzt so, dass ich jetzt halt eben nicht so wie du, weil da unterscheiden wir uns tatsächlich, dass ich ohne schlechtes Gewissen mal einen Tag aussetzen kann oder vielleicht sogar zwei. Mhm. Dazu bin ich jetzt halt eben nicht verletzt bin, meine ich, ne? Weil ich mich tatsächlich, und das habe ich auch im Laufe der letzten Jahre gelernt, mit anderen Dingen gut beschäftigen kann, mhm, weißt du, so nicht sportlichen Dingen, was auch irgendwo vielleicht nicht unerheblich ist. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich langweile mich jetzt auch nicht, wenn ich nicht laufen kann, ja, aber es geht einem halt einfach was ab, das ist klar. Und das, ja, klar, ja. Auf natürlich. Der anderen Seite wäre es irgendwie auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Insofern, so ist es mir jetzt ehrlich gesagt lieber. Aber ja, also wie gesagt, ich verstehe schon, wenn jemand sagt, kann auch mal zu viel werden. Ja, Adrian, ich glaube, so langsam aber sicher können wir da mal den Deckel drauf machen und die Folge so langsam mal in Richtung Ende gleiten lassen. Allerdings am Ende vielleicht am Schluss noch als Abschlussfrage sozusagen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wir sind Läufer durch und durch mit aller Liebe und Leidenschaft, die dazugehört. Aber jetzt trotzdem einfach mal die Frage, im absoluten Katastrophenfall oder Dystopia wäre es dann, wenn es eine andere Sportart geben müsste, also wenn du nicht laufen dürftest und du müsstest dir eine andere Sportart suchen, was wäre das? Ne, das ist ziemlich einfach. Das ist das Radfahren. Radfahren zählt jetzt auch nicht dazu. Das Radfahren zählt auch nicht? Nein. Okay, also tatsächlich, oder kann ich irgendwas aus dem Austauschsport nehmen oder ist Austauschsport ausgeschlossen? Nee, ist okay, du kannst auch gerne Austauschsport okay nehmen. Na gut, dann gehe ich halt die Sportarten weiter und dann sag Schwimmen. Ah, okay, ja, gut. Das ist ja tatsächlich. Also, hast du aufgehört, aber ja, okay. Ja, ich hab damit aufgehört, aber tatsächlich deshalb, weil das einfach sehr zeitintensiv ist. Also mhm, ich habe hier kein Schwimmbad um die Ecke. Also, weißt du, mit dem ganzen Drumherum hinzufahren, umziehen, Wasser, duschen, weißt du, mit den ganzen, also eine Einheit, oder eine Schwimmeinheit, wo du jetzt irgendwie 40 Minuten im Wasser bist oder eine knappe Stunde, dauert dann auf einmal 2,5. Ja. Und das ist einfach zeittechnisch für mich mittlerweile jetzt einfach zu viel Aufwand. Man muss auch sagen, also so erfahrungsgemäß, so aus der Triathlon-Zeit bin ich einfach, was die drei Sportarten angeht, bin ich beim Schwimmen, da habe ich ein gewisses Talent zu, weißt du, ist aber die Sportart, die ich einfach irgendwann aufgegeben habe, mhm, weißt du, die, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Aber klar, Schwimmen hat mir immer sehr viel Spaß auch gemacht. Ja, mhm, es hat ja auch ein bisschen was Meditatives, es ist ähnlich wie beim Schwimmen, weißt du, wenn du jetzt irgendwie im Wasser kraulst, du bist nur komplett nur für dich, ne? Du hast nur irgendwie Schattierungen von anderen Menschen, die schwimmen. Hm. Es ist schon kann was aber auch Cooles. Unangenehm sein. Also nein, für mich gar nicht. Also ich habe nie irgendwie Berührungspunkte mit Wasser gehabt, auch irgendwie nicht im Meer oder weißt du, wenn du jetzt den Boden nicht siehst, all das, ne, wovon andere viel viel reden, da hatte ich nie Probleme mit. Ja, ich meinte jetzt die Umrisse der anderen Menschen eigentlich eher. Naja, im Wasser dann rum. Okay, das habe ich jetzt tatsächlich jetzt nicht geschnallt, aber ja, hast du recht. Nee, tatsächlich, dann wäre das da schwimmen. Was wär's bei dir? Bei mir ist es auch relativ einfach, ich würde Tennis spielen, weil ich habe das als Kind schon echt geliebt, ich finde den Sport total schön, ich mag den super gern, ich schaue es mir eigentlich immer noch ganz gern an, auch wenn ich selten dazukomme, aber mich interessiert es eigentlich immer noch so, ich finde es einen faszinierenden Sport und ja, hat mir immer riesen Spaß gemacht, irgendwann muss man sich halt entscheiden, aber das wäre, glaube ich, eine relativ klare und einfache Entscheidung, ja. Sehr cool. Wunderbar, dann haben wir es eigentlich auch schon wieder. Diesmal vielleicht noch der Hinweis, ich glaube auf Instagram folgen, haben wir früher mal gesagt, der Account liegt so ein bisschen brach, da müssen wir vielleicht nochmal ran, müssen wir mal schauen, was wir daraus machen können. Nichtsdestotrotz dürft ihr uns aber immer gerne Fragen stellen oder Tipps oder Feedback, haben wir heute schon gehört, immer gerne entweder an mich auf Instagram oder Lukas, weiß ich gar nicht, wie er aktiv noch ist. Also am besten. Aber Wechselzone hat auch tatsächlich eine E-Mail, ne? Wechselzone Podcast. Genau, das wäre das zweite noch gewesen. Genau. Neben Social Media gibt es natürlich auch für die weniger digital affinen wie den Adrian noch die E-Mail. Wechselzone@, hilf mir schnell. wechselzonepodcast@gmail.com. Genau, so. Also gerne Feedback und bewerten natürlich die Folge auf Spotify oder sonst wo ihr die Folge hört. Und ansonsten einfach das nächste Mal wieder reinhören, durchhören, würde ich sagen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, auf jeden Fall. Allen eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.